Stories. Hallo überall, hier im Radio, im Stream und on demand. Das ist FM4 Unlimited. It's Friday, we don't care. Heute in der Sendung viele Beats und Harmonies. Die ersten zwei Stunden sind ein House-Thing. Lasst euch umhüllen von House-Music verschiedener Spielarten. Die musikalische Verwöhnung kommt von Mona Lee. Aus Barcelona angereist. Und Glad aus Italien bzw. Mexico City. Das geht in ungefähr einer halben Stunde los. Bis dahin einige neue Releases von mir. DJ Functionist, ich begrüße euch sehr herzlich bei FM4 Unlimited. Das hier ist Byron the Aquarius mit dem Track Is She There? Yes, House Music heute Priorität in dieser Sendung von Glad, Mona Lee und mir Functionist. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing. DJ Pierre, Kathy Brown, Eddie Amador, of course. House Music Always, die originale Chicago Old School Version. Weiter geht's mit Session Victim, Broken Coast und dann Folk. Get it done. wir heute zu unseren Special Guests kommen, noch ein wunderbar wärmender Track von Christian Löffler. Kommt gleich, der Tune heißt Home. Ihr hört FM4 Unlimited, mein Name ist DJ Functionist. Das Warm-up fürs Wochenende zu hören. Hier Christian Löffler, davor Folk, Session Victim, DJ Pierre, Byron the Aquarius am Beginn. Und gleich geht's hier weiter mit unseren Gästen, die aufgrund der Love Affair Party heute in Wien sind, aus Barcelona. Ist hier im Studio Mona Lee und aus Italien bzw. Mexico City. Und überhaupt ein Worldwide Traveler in Sachen Musik. Glad. Wir sind gleich wieder da. Stay tuned.